Herbstnacht von Petefi. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Herbstnacht von Petefi. Siehst du, der Himmel trauert. Nacht ist es, auf der Bahre liegt die Welt. Aus dick geschwollenen Wolkenaugen ein schwerer Tränenregen niederfällt. Hörst du das schmerzliche Gestöhne? Das ist der Wind, der heimatlose Geist, der arme, fluchtgetriebene Flüchtling, der ruhelos im Weltenraume kreist. Wir beide, Weib, wir sind geborgen, uns ist ein ruhevolles Heim beschert. Wir sitzen hier im hellen Zimmer, auf weichen Stühlen, an dem warmen Herd. Doch draußen, unter freiem Himmel, da irret jetzt manch einer, wild gehetzt, rennt um die Wette mit dem Sturme, der seine Haare zaust, sein Kleid zerfetzt. Wohl blickt von fern aus manchem Fenster ein Lichtschein in die kalte Nacht hinaus, er achtet dessen nicht und eilet weiter. Wer öffnete dem Flüchtigen sein Haus? Kennt einer solchen Wandrers Schicksal? Weiß er, was er einst war, was aus ihm wird? Auch ich bin einst so flüchtig, so sonderroh und rast umhergeirrt. Und während ich mit müden Füßen unstät im Straßenkot gewartet bin, flog meine Seele unverdrossen zu schönen, weltenfernen Höhen hin. Was hinterlass ich meinem Lande? Träumt ich, dieweil der Wind mich vorwärts trieb, und sah mich jemand auf dem Wege, hielt er mich wohl für einen Straßendieb. Ende von Herbstnacht von Petefi.